ORAD.de, one every day keeps the doctor away. Moin moin Servus und hallo und willkommen zur neuen One Per Day Folge. Es gibt so Situationen, in die möchte man nicht kommen. Unter anderem ist das zum Beispiel, wenn die eigene Immobilie in eine Zwangsversteigerung gerät. Warum diese Einleitung? Die App, heute beschäftigt sich damit. Die App heißt nämlich Achtung Zwangsversteigerung und ist von derselben Firma, die auch die verantwortlich sich zeigen für die App Achtung Pleite, über die ich damals auch gesprochen habe. Achtung Zwangsversteigerung ist eine Universal App, die 3,99 € kostet, die vorliegende Versionsnummer 1.0 hat, 16,6 MB groß ist, Sprache Englisch steht hier, es ist aber durchaus auch absolut in Deutsch verfügbar, erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und hat bei 5 Bewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 5 Sternen. Ich weiß persönlich nicht, ob ich dafür 5 Sterne geben würde. Nein, vielleicht würde ich für die App 5 Sterne geben. Besser gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich 3,99 € dafür ausgeben würde. Ich habe einen Promocode bekommen und dafür vielen Dank nochmal und möchte euch mal kurz die Beschreibung vorlesen. Es ist mit Achtung Zwangsversteigerung können Sie Ihre Traumimmobilie zum Schnäppchenpreis finden. Es ist möglich, Immobilien zu einem Bruchteil Ihres Verkehrswertes zu ersteigern. Es gibt bereits Grundstücke ab 1 €. Eine Auswahl möglicher Objektarten, Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, Villen, Garagen, landwirtschaftliche Betriebe, Gaststätten, Kliniken, Seniorenheime, Reiterhöfe etc. pp. Alle Suchergebnisse werden auf einer Karte dargestellt. Dank der vielen Suchmöglichkeiten können Sie genau die Immobilie finden, die Sie sich vorgestellt haben. Sie haben folgende Suchoptionen: Postleitzahl und Ort, Verbandsgemeinde, Bundesland, Schlüsselwörter, Verkehrswert, Umkreissuche, Objekttypen. Zu vielen Immobilien erhalten Sie gerichtliche Wertgutachten von unabhängigen Gutachtern, erstellt als PDF. Im Gutachten findet man Baujahr, Ausstattung, Objektzustand, Heizungsart, Lagepläne, Grundrisse, Grundstücksgröße, Quadratmeterzahl, Besonderheiten und Fotos. Sie können entweder mit der einfachen Suche durch Postleitzahl oder Ort sich Immobilien anzeigen lassen oder dank der erweiterten Suche gezielt nach Ihren Vorstellungen filtern. Die App zeigt Daten von 317 Gerichten aus 12 Bundesländern an. Zum Beispiel wäre da Baden-Württemberg mit 10 Gerichten, Berlin mit 10 Gerichten, Schleswig-Holstein mit 2 Gerichten, Sachsen mit 6 Gerichten und so weiter und so fort. Eine detaillierte Gerichtsliste finden Sie auf unserer Website achtung-zwangsversteigerung.de. Die App an sich ist vollkommen logisch aufgebaut, zeigt die wichtigsten Dinge wunderbar übersichtlich an, läuft auf dem iPhone 6 ja, einwandfrei und ohne Probleme. Irgendwie finde ich die App tatsächlich irgendwie kurios, sich das die Infos halt in der App anzeigen zu lassen. Wie gesagt, 3,99 € finde ich vielleicht eine Nummer zu teuer, 1 € weniger oder so wäre da gar nicht schlecht gewesen. Aber wer jetzt einfach auf der Suche ist nach einer Immobilie, die zwangsversteigert wird, der kann eigentlich mit dieser App wenig verkehrt machen. Das sage ich einfach mal so. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.